Hallo. Hi, Peter. Hallo, Reinhard. Machen wir weiter? So gerne. Über die Macht der Worte. Denk mal, was Jesus gesagt hat. Wer zu diesem Berg spricht, nicht mehr über den Zustand dieses Berges spricht. Wisst ihr, was mir auch bewusst geworden ist? Mir ist Folgendes bewusst geworden. Der Berg ist ja oft real, aber er ist sehr oft gar nicht groß. Je mehr wir über diesen Berg sprechen, desto mehr bringen wir ihn zum Wachsen. Weil unsere Worte haben ja kreative Kraft. Und letztendlich haben wir einen Maulwurfhügel zu einem Riesenberg gemacht. Und dann sagen wir, siehst du, mein Leben ist immer so, mir geht's immer so, keiner versteht mich. Wir sind uns aber gar nicht bewusst, dass ein Maulwurfhügel, über den wir ständig gesprochen haben, dieser Maulwurfhügel in meinem Leben, dieser Hügel in meinem Leben, dieser Hügel in meinem Leben, dieser Berg in meinem Leben, dieser Umstand in meinem Leben, immer bin ich krank, immer bin ich das, warum bin ich immer krank, warum, immer ich, immer ich, immer ich. Und je mehr wir diese Worte aus unserem Mund rauslassen, desto mehr kreieren wir uns dann die Welt, in der wir leben. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Worte, die wir aussprechen, das müssen Worte sein, die gottgemäß sind. Was Gott über mich sagt, ist die Wahrheit. Alles andere ist nicht die Wahrheit. Und wenn das, was Gott sagt und das, was die Umstände sagen, nicht in Einklang ist, muss eines dieser beiden Dinge die Lüge sein. Und Gott lügt nicht. Also das muss uns mal klar sein. Ich sage euch eine kurze Geschichte hier. Wenn ich die einfach so toll finde. Du warst ja dabei. Wir fuhren ja vom Mitarbeitertreffen, du fuhrst, ich saß hinten mit Mary und vorne warst du und deine liebe Lena. Wir fuhren vom Mitarbeitertreffen zurück nach Hause und du brachtest mich zum Flughafen Frankfurt, wo ich dann zurückflog noch nach Brasilien. Und dann unterhielten wir uns über die Security in Frankfurt. Und ich fliege ja sehr viel. Ich bin ja vor allem auf diesem Flughafen, weil der Direktflug Sao Paulo Frankfurt, den nehme ich seit, was weiß ich, 10 Jahren, manchmal 15 Mal im Jahr oder öfters. Und daher bin ich ja ständig in Frankfurt und gehe durch die internationale Sicherheitskontrolle. Und von allen Flughäfen der Welt, die ich bereist habe, die Frankfurt, die mochte ich halt gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ich saß im Auto, ich sage, also die Frankfurter Flugsicherheitskontrolle, die sind so pinkelig, die sind immer so ungut, die sind nicht freundlich und da immer bemängeln die etwas. Und Mary, die Flight Attendant ist bei Lufthansa, ist ja auch ständig auf diesem Flughafen und die hat mir sogar zugestimmt. Aber dann sagte Mary etwas, warum dekorierst du das eigentlich, Reinhard? Und ich dachte mir, sie hat recht. Ich habe den Ist-Zustand deklariert. Und dann habe ich Folgendes gesagt. Okay, ich werde das nicht mehr tun. Ich habe das geändert. Ich gehe hinein zum Flughafen. Peter, lass mich mit dem Auto raus. Ich check ein und dann gehe ich Richtung Sicherheitskontrolle. Und ich sage, der Frankfurter Sicherheitskontrolle ist die beste. Diese Leute sind freundlich hier. Alle sind liebevoll. Alles läuft wie geschmiert. Alles läuft ganz glatt. Alles wunderbar. Und ich sage euch, ich kam hin zu dieser Sicherheitskontrolle und das erste Mal in, ich weiß nicht, wie viel zig Jahren ich durch diesen Flughafen fliege, es lief alles nur so glatt. Ich kam hin, die waren freundlich, die winkten mich durch, es ging alles schnell. Jeder, den ich dort begegnete bei der Sicherheitskontrolle, war nur freundlich, aber wirklich nur freundlich. Und ich dachte mir, wow, ich hätte mir eine bessere Welt schaffen können schon vor vielen, vielen Jahren. Dann setze ich im Lounge, warte auf meinen Flugzeug, der um etwas nach 10 Uhr nachts fliegt. Ich sitze im Lounge und plötzlich bekomme ich auf der Lufthansa-App eine Nachricht. Eine Nachricht, auf der steht, wegen technischen Problemen wurde Ihr Flug gecancelt. Klicken Sie auf diesen Link hier und suchen Sie sich Ihr Hotel aus. Morgen um 8 Uhr geht der Flug. Alles klar, ich klicke meinen Link, ich hole mir das Hotel, gehe raus, hole mir den Bus zum Hotel. Nächsten Tag um 5 Uhr der Früh stehe ich auf, um zurückzugehen zum Flughafen. Und dann habe ich gesagt, ich werde an dem bleiben. Ich mache wieder das Gleiche. Und ich machte wieder das Gleiche. Wunderbare Sicherheitskontrolle, liebe Leute, alle freundlich. Und es war unwahrscheinlich ein tolles Erlebnis. Oh. Ich frage mich, wie viel schönere Welten wir uns alle hätten schon schaffen können, Peter, wenn wir angefangen hätten, anders zu reden, als wie wir heute reden. Was denkst du dazu? Ja, das sind Geheimnisse. Wir reden ja nicht umsonst darüber jetzt. Weil ich finde, gute Dinge muss man teilen. Dinge, die man selbst am eigenen Leben erfahren hat, so wie du es gerade erzählt hast. Ich glaube, das sind richtig gute Steaks oder richtig gute Getränke, die man nehmen muss, die man essen muss, die man trinken muss, die man für sich nehmen muss. Muss im guten Sinne, als Ratschlag, als Angebot. Weil, also, mich persönlich beeindruckt es immer, wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen. Mhm. Weil dann weiß ich, ah, okay, er hat es erlebt. So war das bei ihm. Ja, warum soll es bei mir nicht sein? Und vor allem, es ist die biblisch, weißt du, auch biblisch passiert. Gott hat den Namen Abrams geändert in Abraham. Mhm. Offensichtlich, was Gott wichtig ist, dass der Mann etwas anderes ausspricht. Und Gott sprach und es wurde. Am Anfang war die Erde, schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, Chaos, Tohu wabohu. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Ja. Und weißt du, Gott hat durch das Aussprechen, durch das Deklarieren, hat er die Manifestation von sich selbst in diese Welt hineingesetzt. Und das ist etwas, welches wir einfach ergreifen müssen. Und weißt du, was ich manchmal etwas traurig finde? Dass Leute, die in der Esoterik stark drinnen unterwegs sind, die beachten diese Ratschläge oder die leben dieses viel sorgfältiger als viele von uns. Du bist schon einigen begegnet, ne? Vielen. Wir haben früher unter Esoterikern sehr viel evangelisiert. Ich kann mich erinnern, die erste Gemeinde, die wir gegründet haben, da hat sich ein ganzer esoterischer Hauskreis bekehrt. Die haben die Bücher in meinem Garten verbrannt. Für viel, viel, viel Geld Bücher haben wir dort verbrannt. Die haben sich bekehrt. Da waren Wünschelrutengeher, Kartenleser mit was weiß ich welchen indischen Philosophien, die sich beschäftigt haben. Die waren wirklich, die waren Hardcore-Esoteriker. Die verstrickt in der Esoterik. Und die leben diese Dinge. Die achten auf ihre Worte. Die sagen nicht einfach irgendetwas aus ihrem Mund heraus. Die Worte, denen du erlaubst, aus dem Mund zu kommen, sind nicht einfach irgendwelche Worte. Das sind Worte, die haben Kraft, die haben Energie. Christus und du seid ja eins. Ich und Christus sind eins. Also, ich entscheide mich, welche Worte aus meinem Mund kommen. Weißt du, Peter, ist dir das bewusst, dass es nur zweimal von meinem Wissen her, es kann sein, dass es anders gibt, aber zweimal sagt die Bibel, dass Jesus über etwas erstaunt war. Weißt du, worüber? Ich glaube, Glauben. Einmal über Unglauben. Okay. Mhm. Jesus war erstaunt über den Unglauben der Leute in Nazareth. Er staunte über ihren Unglauben und konnte nicht viele Wunder tun. Und das zweite Mal, wo die Bibel sagt, Jesus staunte, das war der Mann, der zu ihm kam und sagte, heil doch meinen Diener. Der liegt krank da nieder, der römische Hauptmann. Ja. Und weißt du, warum dieser Mann staunt? Weißt du, warum Jesus staunt über diesen Unglauben? Nee. Weil wo immer Jesus war, geschah noch Wunder. Aber Jesus musste da sein, damit Wunder geschehen. Denk mal, sie berührten ja, Jesus, er berührte sie. Also wir lesen nicht Wunder. Jesus hat Lazarus nicht von der Distanz geheilt. Er war da. Jesus hat das Brot vom Meer nicht von der Distanz gemacht. Er war gegenwärtig. Wir lesen nirgendwo, dass Wunder geschehen sind, wo Jesus ganz woanders war, an einem anderen Ort. Und dann kommt ein Mann und der sagt, mein Knecht ist krank und Jesus will mitgehen mit ihm. Und er sagt, du brauchst nicht mitgehen. Was hat er gesagt? Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird leben. Dieser Mann glaubte an die Autorität des Wortes. Dieser Mann war sich so sicher, dass wenn ein Wort rauskommt aus dem Munde Jesus, geht es egal über welche Distanz, da gibt es nichts, was es aufhalten kann. Dieses Wort geht dorthin, wo mein Knecht jetzt liegt, geht in seinen Körper hinein und schafft dieses Wunder. Und da war Jesus erstaunt. Und wie viele Christen, krass, wie viele Christen die glauben nicht wirklich an die Macht der Worte. Und da frage ich mich, und Jesus auch erstaunt ist über unseren Mangel an Glauben. Wenn Jesus erstaunt war, weil der Mann gesagt hat, ein Wort sprichst du und dann geschieht was. Ja, denk mal, ist das nicht ein Prinzip für uns zu lernen? Da sprechen wir Dinge und dann geschehen Dinge. Und wisst ihr, ich persönlich glaube, dass da der Mensch geschaffen wurde im Ebenbild Gottes, da wir eins sind mit Christus, Jesus und ich sind eins, in dem Augenblick, wo ich und er eins sind, bedeutet das, meine Worte haben genauso die Kraft, die seine Worte haben, nämlich zu kreieren, zu schöpfen, zu verändern und in der unsichtbaren Welt bewirken diese Worte etwas. Und weißt du, was das Traurige ist? Oft siehst du die Saat deiner Worte, die Ernte deiner Worte nicht sofort, aber die Ernte kommt. Und davon lassen sich viele Menschen täuschen. Die sprechen heute was aus, ja. Morgen sehen sie es nicht, also denken sie, es hat eh keine Macht. Aber irgendwann geht die Ernte auf. Jedes Wort, mein lieber Freund, das du sprichst, ist ein Samen, den du pflanzt. Pass auf, welche Samen du säst. Ja. Stell dir vor, wenn jeder Christ, der Deutsch spricht, anfangen würde, bewusst mit seinen Worten Samen zu säen. Stell dir vor, wenn jeder Deutsche oder Österreicher oder Schweizer, statt über die Regierung zu schimpfen, über die Regierung Gutes ausspricht. Die Herausforderung wäre ja erstmal anzufangen, darüber gut zu denken. Weißt du, ich würde gerne was tun. Was denn? Vielleicht machen wir das mal bei einer prophetischen Dynamik auf der IPS. Du weißt ja, die Dynamiken, die wir machen, wo wir dann ins Dunkle prophezeien. Also wir schreiben hinten auf die Flipchart einen Namen rauf, niemand weiß den. Ja. Die Leute bitten dann Gott um prophetische Worte. Und das trifft eigentlich immer ins Schwarze. Was wäre, wenn wir da hinten Namen von Regierungsbeamten draufschreiben würden? Oh, das ist super. Dann würden wir sehen, wie Gott über die spricht, wie Gott über die denkt. Dann würden wir sehen, dann würden wir sehen, was Gott denkt, was Gott spricht über diese Menschen. Denk einmal, wenn wir jedes Jammern, uns beklagen und schimpfen über die schlechten Regierungsbeamten, die schlechte Regierungsarbeit, die bösen Politiker, wenn wir alle diese Worte umändern würden in Worte, die gottgemäß sind, dann würden wir ganz bestimmt auch andere Zustände in unseren Ländern haben. Wäre mal ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Zumindest wir, die wir uns das anfangen, bewusst zu machen. Ich denke auch. Ich denke, wir sollen sagen, Heiliger Geist, mach es mir bewusst, wenn aus meinem Mund Worte kommen, die dir nicht wohlgefällig sind. Mach es mir bewusst, wenn aus meinem Mund Worte kommen, die eine Welt schaffen, die ich eigentlich nicht will, in der ich nicht leben will. Ach, ich bin so müde. Wisst ihr, ich vermeide die Worte, ich bin müde, auch wenn ich mich unwahrscheinlich müde fühle. Wir haben jetzt nicht mehr lange, dann werden wir Mittagspause machen. Ich bin seit 2 Uhr nachts auf. Auch wenn ich mich noch so müde fühle, dann sage ich, ich fühle mich müde, aber ich sage nicht, ich bin müde. Weil in dem Augenblick, wo ich sage, ich bin müde, deklariere ich, kreiere ich nur noch mehr Müdigkeit in meinem Körper. Wenn ich sage, ich fühle mich heute müde, aber der Herr ist meine Kraft, der Herr ist meine Stärke, er ist die Quelle meiner Energie, es wird ein toller Tag im Studio werden. Rat mal, was ich dann haben werde. Absolut genau das Gleiche. Als wir in Brasilien ankamen, habe ich die Hitze wahrgenommen, habe ich das andere Wasser wahrgenommen, die verschiedensten Früchte und. Und dann begann mein Inneres darauf zu reagieren. Gedanken kamen hoch, darüber zu denken, wie ich mich fühle. Und weil ich da aber vor Jahren mal angefangen habe, mir das bewusst zu machen, wusste ich, ah ja, das heißt, du sprichst es jetzt nicht aus. Und ich habe es nicht ausgesprochen und es war besser. Ich habe es nicht ausgesprochen und es war besser. Und weil ich es nicht ausgesprochen habe, fing ich an, anders darüber zu denken und dann sprach ich das Gute aus. Dann erlebte ich in Hitze Ruhe, in Lärm Frieden, wo ich eigentlich aus der Vergangenheit mich anders kenne. Dann dachte ich, was war das? Wow. Das war verändernd. Das war anders. Hast du eine Welt geschaffen? Ich habe sie mir geschaffen und ich merkte, nein, ich gebe jetzt keinen Umständen meinen Willen ab. Das entscheide jetzt ich. Ich bin total dankbar, dass ich das irgendwo mal gehört habe, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Cool. Spannend. Ich lebe in der Hitze, wisst ihr? Und da ich viele Leute hier in Teresina, wo ich lebe, die jammern ständig um die Hitze. Ich sage, es ist heiß, weil es ist ja auch heiß. Aber ich sage nicht, dass mich die Hitze kaputt macht, dass mich die Hitze auslaugt, dass mich die Hitze fertig macht. Weißt du, ja, hier schwitzt man. Schwitzen gehört zum Alltag in Teresina. In Teresina schwitzt im Sommer, schwitzt im Winter, da ist es heiß. Aber es geht ja gar nicht hier darum, dass man diese Umstände verleugnet. Es geht darum, ach, ich leide so unter der Hitze. Ja, gut, schaff dir diese Welt des Leidens, wenn du sie haben möchtest. Eben. Ich sage, es ist heiß. Ja, es ist heiß. Es ist schön. Ja, als wir ankamen, sagte ich, ach Schweiß, schön, dass du da bist. Kein Problem. Einkalkuliert. Ich freue mich an dir. Ich war heute schon früh beim Herfahren im Studio, musste kurz stehen bei mir im Geschäft. Was holen, es war Stromausfall, das ist ja auch sehr gewöhnlich bei uns, dass es da dann Stunden keinen Strom gibt. Und in den Geschäften, 9 Uhr früh, da war es wirklich heiß und nirgends Strom, also gibt es auch keine Ventilatoren, die da laufen. Und ich kam da raus und mein T-Shirt war schon nass und ich war verschwitzt. Und er hat dann gesagt, willst du zurückfahren nach Hause, dich duschen? Ich habe gesagt, ich liebe die Resina, ich kann mich nicht alle 20 Minuten duschen. Nein. Aber weißt du, diese Worte, die wir aussprechen, ich leide in der Hitze, sie macht mir zu schaffen, es ist für mich so schwer, dann wirst du diese Welt haben, die du dir durch die Worte kreiert hast. Oder du kannst sagen, es ist heiß in Teresina und wie schön ist dieses Leben hier als Missionar in Teresina. Dann hast du eben diese Welt, die du dir geschaffen hast. Ja. Ich schaffe mir eine gute Welt. Und wie geht's dir, Peter? Was schaffst du dir für eine Welt? Nur eine gute, egal wo ich bin. Weil ich das tun kann, weil ich das darf. Schaff dir auch eine gute Welt. Ich beende die Serie. Guter Punkt. Okay. Super. Ciao. Schön war's mit euch. Ja.